SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Fantastische Reise durch die elektronische Clubmusik auf und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mental X, das sind 3 Stunden Mental X Electronic. Heute machen wir einen Abstecher nach Frankreich, genauer gesagt nach Paris. Dort lebt und wirkt der Sébastien Léger, der hat eine neue EP am Start und es ist wirklich unglaublich, was der Typ so in den letzten 3-4 Jahren geleistet hat. Gut, von seinen ganzen Big Room Eskapaden mit den Nullerjahren hat er sich ja weit entfernt, hat sich im Underground wieder rehabilitiert und jetzt experimentiert er mit sehr raffinierten Indie-House-Sounds um. Wir machen einen Besuch, außerdem noch in Barcelona und Madrid. Von dort kommen Koyu mit seinem Label Suara Music und mit einem seiner Lieblingsproduzenten zurzeit, nämlich Bastian Buchs. Die haben auch eine neue EP am Start namens Sons of Suburbia und der DJ Martin, sprich The Human Element, Microcosmos oder auch Irschoko. Das alles ist der gleiche DJ. Der besucht mich heute seit gut 1,5 Jahren endlich wieder mal hier live im Studio. Er hat nämlich etwas Fantastisches parat, und zwar in der Pipeline, nämlich sein neues Album. Der eine oder andere Track hat er schon vorgestellt. Heute wird er sicher das komplette Album dir näher bringen. Und ich kann sagen, es ist wirklich grandios. Aber die mal mit zwei junge Herren aus Südamerika und zwar sind sie absolute Newcomer, aber sie haben schon vor einem Monat ein sehr starkes Release gehabt und jetzt schließen sie gerade an und zwar sind das Arno und Dirizio. Toto Frenchhorn heisst der Track und rausgekommen ist auf Balkan Connections. Schön reise ich mit, viel Spass. Thank you. Angeles, der andere ist ein Zürcher. Der Davi und der Definition sind das mit ihrer brandneuen Scheibe, nämlich Hang. Zum zweiten Mal heute zu oben mit in the Rotation oder einfach Progressive House 3.0. Mental X. Sounds so sexy. Spanien der Henry Seils eine neue Scheibe auf den Markt bringt, wärst du als technoaffiner Mensch zwangsläufig hellhörig. Wenn der Track dann aber auch noch remixed wird von Sebastien Léger, dann kann nur etwas ganz Grosses dabei rauskommen. Da hörst du es, das ist der Henry Seils Plus Band und zwar mit der Golden Gage im Sebastien Léger Remix auf dem Henry Seils im Label, nämlich Natura Sonoris. Out of violence. das irgendwie vor 3-4 Jahren gesagt, hat man mich noch verrückt erklärt. Aber seit ein Musik mit seinem Label ein Musiker wirklich am Gas gegeben ist, passiert das durchaus im besten Fall. Hier natürlich mit Apora und Sandcastle Empire. Aber Trance Music hat eigentlich, zumindest die deutsche Trance Music, hat durchaus ihren Ursprung in Deutschland. Allerdings ist das ganz, ganz, ganz lang her. Nämlich so 1992 mit dem Label MFS Mastermind for Success. Das Label von Thorsten Jörg und Mark Reed gesehen. Die haben dann unter anderem so illustre Namen wie Cosby Baby, Kid Paul und später auch Paul von Dyk groß gemacht. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Thank you. Geschichte, oder? Das neue Mikro-Trauma-Album sollte in den nächsten 1-2 Wochen dann mal released werden auf dem Berliner Label. Ein Musiker letzte Woche hat er gerade 5 Tracks im Feature vorgestellt. Hast du die Sendung verpasst? Kein Problem. Kannst du die Sendung nachträglich noch als Podcast downloaden auf srf.ch/Mentalix. Das gilt natürlich auch für die heutige Episode Mentalix Electronic frei nach dem Thema Evolving and Suburbia. Heute oben noch als Live-Gast-DJ Martin, sprich der Human Element. Der hat ebenfalls ein Album am Start. Nächsten Freitag kommt es raus. Und es scheint fast so, als ob alle Produzenten mit den Alben nicht gewartet haben bis Ende Jahr. Vielleicht so ein bisschen das Motto: Das Beste kommt am Schluss. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, Paul von Dyk hat ein fantastisches Trance-Album gemacht, gerade vor 4-5 Wochen. Mikrotraumas sind aktuell gerade am Start. Human Element, sprich mein Gaststil von heute oben, der kommt auch jetzt noch im Dezember raus. Und naja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich freue mich sehr auf den DJ Martin, einen langjährigen Weggefährt von mir und ein DJ-Freund. Thank you. Zwei Jungs, ich verfolge ihre Karrieren und ihr musikalisches Arbeiten schon seit über 10 Jahren und ich bin wirklich ein grosser Fan. Aber mit diesem Album haben sie sich jetzt einfach getoppt. Ich denke sogar, dass in der einen oder anderen Track nächste Woche in meinem Jahresbest-of ansteht. Und gerade an dieser Stelle, ja, es ist wieder einmal soweit. Die letzte Sendung vom alten Jahr oder respektive vom aktuellen Jahr gibt es natürlich mein Best-of. Diesmal natürlich das Best-of 2017. So, wir freuen uns heute jetzt oben unter anderem auf den DJ Martin, sprich auf A Human Element, der ebenfalls ein neues Album in der Pipeline hat und das natürlich dann der auch vernünftig präsentieren möchte. Auf der anderen Seite habe ich noch brandneue Sounds, unter anderem von Sebastian Bux und Koyu. Beide kommen aus Spanien und noch vieles, vieles mehr. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bei uns auf srf.ch/mentlinks. Da kannst du den Podcast herunterladen, gerade nach der Show. Den Podcast bekommst du selbstverständlich auch bei iTunes. ganz große Portion Space à la LSG. Da haben wir sie wieder. Zum zweiten Mal heute oben mit in der Rotation. Marcello Vasami aus Argentinien ist das mit A Beautiful Fear of Everything. We'll be right back. Sataneo und seinem Labelpartner Graziano Raffa. Und zwar betreiben sie ja sehr erfolgreich, sogar super erfolgreicheres Label Satbeat Music. Die letzten zwei, drei Releases habe ich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen zu intellektuell gefunden. Aber das hier, für die letzte Satbeat Music für 2017, haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Zwar mit dem Kanadi, mit dem Navid Meher, mit Bidesan. Göttlich. We'll be right back. unheimlich schöne Hook, oder? Das ist Avalon, und zwar von der Mexikaner González & Blade, brandneu, beim McWarren auf Soundgarden Music. Zelador, das Label von und mit dem S. Dave Seaman und dem S. Steve Perry. Und der zweite der Labelboss, der Steve Perry, der hat ja eine Vorliebe für Train und Drehstrich bei Acid House Sounds. Dementsprechend tönt er seine brandneue Scheibe auf seinem Label, auf Zelador. Also, das ist ein Free of Free, a Wii. Vom Steve Perry. So, nach einer Viertelstunde, dann ist mein Gast DJ da, also respektive er ist natürlich da schon im Studio, aber dann stellt er dir sein brandneues Album vor. Evolving heisst das kommende Album vom DJ Martin, sprich von Human Element, das am nächsten Freitag rauskommt. Der eine oder andere Track hat er in den letzten zwei Monaten schon vorgestellt, aber jetzt lassen wir den Martin gerade selber sein Meisterwerk präsentieren. In einer guten Viertelstunde, da dran. Yeah.

Dahlia heisst der Track, wann produziert hat, das weiß ich allerdings nicht. Aber ich tue auf jeden Fall auf Playlist. Und Playlist findest du gerade nach der Sendung neben dem Podcast auf srf.ch/mentalix. Den Podcast bekommst du natürlich heute oben auch ab der 11 Uhr zum gratis Downloaden auf iTunes. So, es ist soweit. Ein sehr geschätzter DJ, ein Freund von mir, wo wir arbeiten schon viele Jahre zusammen. Wie viel? Ich weiß es eigentlich gar nicht, Martin. Wie viele Jahre kennen wir uns? 15? Also mindestens 15. Also im Minimum, mindestens 15, ja. Ich denke, es tendiert eher gegen 20. Okay. Irgendwo 18 Jahre oder so, denke ich sicher. Ja. Und wenn wir nochmal so zusammenrechnen, wie viel Mal wir schon zusammen irgendwo gespielt haben, das sind auch, naja, ist eine dreistellige Zahl, gehe ich einfach mal davon aus. Ich denke, ganz so mit einem Abi und einer ganzen Veranstaltung. Ja, schon. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, Martin. Es freut mich sehr, dass du da bist. Du hast ja Grosses mitgebracht, oder? Ja, finally, ich habe es geschafft, ja. Hast du es geschafft? Ja. Also, ich habe es vor 2 Monaten schon hier in der Sendung, weil du mir das Demo geschickt hast, schon mal angekündigt. Ein Album schon da, Evolving. Aha. 10 Tracks sind es. Ja. Erzähl mal ein bisschen etwas über den Prozess. Wie lange hast du effektiv daran geschafft? Also, ich denke, so wirklich der Prozess ist etwa 2 Jahre ist so gegangen. Die ersten 2 Tracks sind eigentlich entstanden, ohne dass ich wirklich so den Fokus darauf hatte, ich mache jetzt ein Album. Ich war einfach mal im Studio und habe mal gemacht. Und dann irgendwie bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, gut, okay, ich habe irgendwie, glaube so den Punkt erreicht, wo es Zeit wird für mich, dass ich wirklich anfangen mit dem Album. Ich habe mich eigentlich als Artist so weit entwickelt, dass ich gefunden habe, ich bin fähig, ein Album zu machen, so wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe, dass ein Album tönen soll. Du hast ja unfassbare Releases, Remixes und EPs schon rausgebracht. Und dann habe ich wirklich zuerst gedacht, kann das sein, dass es effektiv das erste Album von Martin ist? Und vor allem, ich hatte ja dann noch überlegt, Moment, da gibt es aber ja noch deine ganzen anderen Projekte, wie zum Beispiel Mikrokosmos, wo aus dem Ambient rausgekommen ist, zusammen mit Liquid Soul hast du eher Sugar gehabt. Und so weiter. Und dann habe ich echt irgendwie mal auf meiner Festplatte mal die Namen googeln und habe dann gesehen, okay, bei Human Elements sind mir die 60 oder 70 Files entgegengeflogen. Also im Minimum. Mit dem Album jetzt natürlich noch viel, viel mehr. Ja, es waren viele EPs und viele Singletracks und so, aber wirklich halt das Album als im klassischen Sinn halt wirklich ein Album, 10 Tracks, die wirklich auch eine Story erzählen, die einen roten Faden haben. Das ist jetzt Premiere. Und das machen sie auch. Also Evolving hast du es genannt, eigentlich entwickelnd, entfaltend übersetzt, oder? Genau. Ich sage immer, du bist der Einzige und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, Goa-DJ in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder sagen wir mal Progressive Trance-DJ, wo ich immer gefunden habe, er ist grandios, zu ihm, seinem Sound kann ich tanzen. Jetzt ist es aber so, dein Evolving-Album ist schon sehr, sehr modern klingend vom Sound. Also wenn wir es mal so sagen, du hast Elemente vom Techno 2.0 drin, du hast einen klassischen Progressive House drin, du verleugnest deine Wurzeln nicht, wo ein bisschen eher aus dem Psy-Trance-Ecken rauskommt, auch das gehörst du. Wie sind so die ersten Reaktionen gewesen? Weil, ich meine, das Album, das kannst du einen Stein meißeln. Also, ist etwas wirklich total Neues, etwas Frisches. Wie kommt das so bei den klassischen, sagen wir mal, Psy-Trance-Labern an? Ich meine, es war für mich eine Entwicklung gewesen, irgendwie, bis ich jetzt an den Punkt gekommen bin und eigentlich den Sound gefunden habe, den Evolving hat. Es hat irgendwie mit «Feels Like Home», mit dem letzten Track, der auf dem Album ist, das war irgendwie so für mich irgendwie der Moment gewesen, wo ich diesen Track gemacht habe. Das ist auch der einzige Track auf dem Album, der eigentlich schon released ist. Mhm. Aber er hat müssen aufs Album kommen, weil das ist eigentlich so der Startpunkt eigentlich, so ein bisschen von dem neuen Sound von mir, sage ich jetzt mal. Es ist ja so, dass Goa-Szenen, aber eben Psytrance, Proggy-Szenen ja auch nicht schläft, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Es gibt Nachschub, also es gibt eine neue Generation, die nachziehen. Also so Anfangs 20er Jahre, vielleicht Kids, die noch vor 2-3 Jahren vielleicht eher im EDM daheim gewesen sind, also im klassischen Elektrohaus, wo plötzlich irgendwie den Goa-Sound entdeckt haben. Hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass zum Beispiel der, ach Jemine, wie heisst der, der der wo man auf allen grossen Raves spielt. Jetzt ist mir prompt der Name vergangen. Vergessen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Leute wie Armin van Buuren oder so ansprichst. Nein, einer von den Goa-Leuten. Bini Vici. Der andere. Liquid Soul, Ace Ventura. Ja, der Gabo geht ja auch schon ein bisschen in Rave inzwischen, oder? Also vom Sound. Also ja, Hard Trance. Ja, nicht wirklich nein. Hard Trance. Ich würde mehr sagen, so State of Trance. Zum Beispiel, wo er regelmäßig schon gespielt hat. Jetzt ist mein Name Dream wieder. State in Amerika, so Sachen, ja. Jetzt ist mein Name wieder eingefallen. Nilix kommt ja eigentlich aus unserem Sektor raus, hat aber im Moment in Amerika riesige Erfolg. Ja, schon. Ja, schon. Also, er ist ja sehr stark in Deutschland zum Beispiel. Deutschland, ja. Brasilien, Mexiko und so. Er hat zum Beispiel Mayday auf dem Main Floor zum Beispiel gespielt, den Nilix. Ja. Ich denke, das ist das erste Mal, dass so progressive Goa irgendwie an einer Mayday zum Beispiel auf dem Mainfloor läuft. Ja. Der Sound ist im Moment eigentlich wirklich recht populär geworden. Wo du dein Album in Vorbereitung hast, oder dass der eine oder andere Track anfangs fertig hast und Road-Testing gemacht hast, also vor dem Publikum gespielt, um die Reaktionen so ein bisschen auszuchecken, ist für dich von Anfang an klar gewesen, dass du aufs altehrwürdige und sehr kultige Iboga-Label gehst? Gut, ich bin seit längerem bei Iboga dabei und ich fühle mich dort wohl. Wir haben eine super gute Freundschaft. Ich fühle mich sehr, sehr supported von ihnen als Artist. Von dem her war es für mich klar gewesen, von Anfang an, dass ich das Album wird auf Iboga release. Wie sieht das eigentlich aus? Ich nehme an, die Promomaschine ist jetzt effektiv gerade am Laufen. Ich habe gesehen, hast du Interviews gegeben, schon im Rahmen vom Label natürlich. Mhm. Und so weiter. Und jetzt, morgen oben spielst du ja wieder mal Heimspiel. Und zwar in Bern, oder? Ja, im Gaskessel in Bern, ja. Im Gaskessel. Ja. Wie sieht es eigentlich bei dir so um Silvester aus? Das sind ja eigentlich immer so die magischen Daten. Ja, also zuerst kommt noch Weihnachten. Dann gehe ich auf Südafrika. Mal so ein bisschen im Winter entfliehen und im Sommer. Und nachher dann Silvester hier in Zürich, der Bananenreiferei. Okay, wie sieht das eigentlich aus? Du bist einer der ersten Schweizer DJs gesehen, neben Liquid Soul, der sehr, sehr, sehr häufig in Südamerika gespielt hat. Also wirklich regelmäßig. Ist Südamerika nach wie vor so angefressen, genau so ein bisschen von dem Psy-Sound. Also für mich persönlich ist es ein bisschen zurückgegangen, was jetzt zum Beispiel Brasilien anbelangt. Ich bin einfach halt mit dem Sound, ich habe den Change gemacht. Ich bin halt eigentlich ein bisschen aus dem Progressive Goa eigentlich ein bisschen raus. Ich bin im Moment irgendwo so ein bisschen zwischendrin, eben wie du vorhin dann gesagt hast. Ich habe Elemente von Techno, ich habe Elemente von Progressive House, von Trance drin. Ich bin irgendwo so ein bisschen, im Moment ein bisschen Fisch, weder Fisch noch Vogel. Das ist immer gut. Ich gehe einfach meinen Weg und ich mache einfach das, was ich fühle und das, was für mich stimmt. Die Musik, die ich eigentlich gerne hören würde, wenn ich selber auf dem Dancefloor bin. Und ein Track, den ich unglaublich gerne höre, das ist deine erste Single-Auskopplung, 007. Leck, was für ein Track. Also, ficken. Der Track ist dermaßen treibend und so clever arrangiert und aufgebaut. Ist es eigentlich für dich klar gewesen, schon, wo du 10 Tracks gehabt hast, das ist die erste Single-Auskopplung? Oder es gibt ja sehr viele Leute, die dann oft den Titeltrack vom Album als erste Single-Auskopplung nehmen. In dem Fall wäre es Evolving gewesen. Warum 007? Ich meine, also das Album ist so, eigentlich wirklich so entstanden, wie auch Tracks sind. Bis auf 2 Tracks habe ich eigentlich so schon alle Tracks ein nach dem anderen gemacht. Und dann, wo alle Tracks da waren, haben wir mit dem Label zusammen dann geschaut, okay, welcher Track soll irgendwie als Single kommen. Und dann ist eigentlich von Iboga her, also vor allem von Emok her, der gefunden, ja, ganz klar 007, das ist der Track, der als Single kommen soll. Ich selber bin unschlüssig, ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, welchen soll ich jetzt nehmen. Und dann ihrem Advice gefolgt und dann haben wir die Single mit 007 gemacht. Ich glaube, es ist ein total cleverer Schacht so gesehen. Das ist wirklich so einer, neben dem Titeltrack selber gesehen, so auf der ersten, wo ich das Album durchgelassen habe, ich fand, fuck, das gibt's doch nicht, was für ein Sound. Und ja, klar, in Martin-typischer Form, sehr komplett produziert, dass du als DJ noch richtig anstrengen darfst. Also man muss noch sogar richtig mixen und sehr vorsichtig sein, aber es ist wirklich sensationell. Sag mal, spielst du den heute oben auch? Der Double O7? Ja, ich denke schon. Weißt du das schon? Ja, also, denke schon. Dann quasseln wir nachher gerne ein bisschen weiter. Und jetzt freuen wir uns natürlich riesig, und zwar über alle Maße, auf die Set Human Element Live Mix. We'll be right back. hinter den Turntables The Human Element, aka DJ Martin, aka Mikrokosmos, aka Ehrschuga. Es ist eine ganze Diskografie. Morgens oben kannst du übrigens auch live im Club hören, nämlich in Bern im Gaskessel. Neben Human Element sind unter anderem noch mit von der Partie Rhythmo. Gehst du morgens oben eher in Zürich in den Ausgang, gang ins Hive. Morgens oben feinste Techno-Sound von Pick & Dan. Hintergrundinfos zu der heutigen Show und natürlich zum Human Element findest du auf srf.ch/mentlix. Nach der Sendung kannst du den Podcast abladen und den Podcast findest du natürlich auch auf iTunes. We'll be right back. Martin, sprich die Human Element, im Studio bebt. Dann rockt. Das ist also ein Virus über den Mentlix. Los ist Mentlix Electronic jeden Freitag oben hier auf dem Sender. Das hier ist übrigens die erste Single-Auskopplung von seinem brandneuen Album. Der Track heisst 007 oder 007. Da bekommst du das restliche Album, das bekommst du ab nächsten Freitag. Digital gibt es eigentlich noch CDs, Martin. Weißt du das? Macht sie Iboga. Also, tendenziell im Januar. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall ab nächsten Freitag kannst du es online posten. vor allem was für ein Album. Human Element, sprich DJ Martin. Bist du eigentlich nervös jetzt, gerade so eine Woche vor dem Release-Datum? Ja, also es wird schon langsam irgendwie so ein bisschen kribbelig. Ja. Es war jetzt doch eine lange Zeit, irgendwie die ganze Produktion und bis irgendwie das Cover und alles da war. Und jetzt so eine Woche, bevor das Baby endlich dann einmal so die Welt erreicht, ist schon irgendwie ein spezieller Moment. Ja. Wie ist das jetzt gerade? Eben, du sprichst an das Cover. Gibt dir das Label, also in deinem Fall jetzt Iboga, also gewisse Vorlagen oder mal so ein paar Vorschläge? Oder tust du das frei mit einem Grafiker entscheiden? Da sind wir eigentlich wirklich frei. Okay. Also da kann ich auch entscheiden, mit wem dass ich gerne würde zusammenarbeiten. Klar ist immer in Absprache mit dem Label, aber die grundsätzlichen Vorschläge, die grundsätzlichen Ideen und Konzepte vom Ganzen, das kommt von mir. Okay. Human Element morgen zu oben in Bern im Gaskessel. Bist du schon lange nicht in Bern gewesen? Ja, schon. Yeah. Ja, schon. Jetzt ist es für mich auch wieder ein Jahr her, dass ich mal wieder in Bern spiele. Aber es hat doch eine recht lebendige Szene. Und Luzern hat ja vor allem auch in den letzten Jahren extrem hoch aufgeholt. Aha. Mit dem Rock und so weiter. Und, ja. Schauen wir mal, wie es ja, ist. Bern hat einen Charme, finde ich. Also ich gehe immer wieder gerne auf Bern spielen. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen. Es ist nicht gleich wie Zürich. Es hat einfach irgendwie ein bisschen ein anderes Feeling. Dann wünsche ich dir morgen so ganz, ganz viel Spass. Human Element morgen so live im Gaskessel. Und vor allem viel, viel Erfolg. Aber das wirst du haben mit dem Album am nächsten Freitag von Suse Evolving. Und DJ Martin spricht von Human Element. Wir hören uns auch wieder am nächsten Freitag ab. Der 7. bin ich wieder für dich live hinter den Turntables. Und wie es sich so gehört, gibt es zur letzten Sendung vom Jahr noch ein Best-of. Es sind ein paar Tracks gesehen und jetzt muss ich sie auf 30 reduzieren, aber ich bin guter Dinge, ich bin schon ein paar Wochen dran. Der Martin und ich sagen gute Nacht und vor allem habe ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.